Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 103, Vers 15 bis 18. Die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals dagewesen. Die Gnade des Herrn aber gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorsam sind. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder, die seinem Bund treu sind und seinen Geboten gehorchen. Gott segne dieses Wort, hier und ewig. In diesem Psalm 103 von David, da haben wir das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes. Also wir lernen mehr über die Barmherzigkeit Gottes. Lernen wir nun, worauf es ankommt, wenn wir überlegen, von hier bis zur Ewigkeit, hier und ewig. Also David schreibt hier, wie Menschen sind, also so einen verstellten Vergleich an, dass wir wie Gras sind, ja, alle Menschen, wie eine Blume, wir blühen eine Zeit und dann weht der Wind und auf einmal sind wir spurlos verschwunden, als seien wir niemals da gewesen. Ja? Und das denkt mal drüber nach. Also wir kommen also nackt in die Welt, werden geboren und wir sterben nackt, sind wir dann nicht mehr in dieser Welt. Und was ist also der Unterschied? Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, auf unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und wir haben eben hier, wie David es schreibt, eben die Möglichkeit, die Gnade des Herrn wahrzunehmen, die jetzt schon wahrnehmbar ist, bis in alle Ewigkeit, wie die wir im Gehorsam sind. Also als reuige Sünder, dass wir zu Christus kommen und uns von der Sünde abwenden mit Gottes Hilfe. Ja, das machen wir nicht alleine. Und als reuige Sünder in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus wachsen. Und die Gerechtigkeit, wenn es also hier, also Gottes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, wenn wir da mehr lernen hier, dann sehen wir, dass eben es Sinn macht, zum Beispiel, dass wir Vorbilder sind, so wie Christus es ja auch ist. Also wenn wir tagtäglich in Gottes Wort sind, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen. Also wir haben erstmal eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und so können wir dann als Eltern oder Großeltern oder Tante oder Onkel oder wie auch immer ein Vorbild sein. Und Jesus Christus sagt uns ja auch, wir sollen ihn imitieren. Ja, wir können nicht so sein wie Gott im Fleische. Also Gott ist dann Mensch geworden in und durch Jesus Christus. Wir können nicht so identisch sein wie er. Das ist nur er gewesen. Aber wir können ihm folgen. Und das ist seine Gebote. Nicht nur wahrzunehmen, aber sie auch zu schätzen, die Gebote, die er uns gegeben hat, die 10 Gebote und dann seinem Bund treu zu sein. Ja? Also wir gehorchen seinen Geboten und es macht uns Freude. Und wir sind dann ein Vorbild für andere. Das kann für jüngere Menschen sein. Und das ist dann eben, was es heißt hier, von Kindern zu Kindern ist Gott gerecht. Ja? Und wir wollen ein Vorbild sein. Und manchmal ist es so, ja, das habt ihr vielleicht auch mal gehört oder dass manche Eltern oder sagen, ja, eines Tages, dann wenn die Kinder groß genug sind, dann können sie selber entscheiden, ob sie zu Christus gehen oder in irgendeine andere, ja, Glaubensrichtung gehen. Und das ist schlecht, weil wir haben nur die absolute Wahrheit in und durch Jesus Christus, die Auferstehung in und durch ihn, Gott im Fleische. Und wenn wir also kein Vorbild sind, wenn wir selber nicht in Gottes Wort sind tagtäglich, in unserer eigenen persönlichen Beziehung mit Christus und beten, ja, zu Christus, zu unserem Herrgott, und wie können wir denn dann ein Vorbild für unsere Kinder sein? Dann können Kinder auch, ja, in eine ganz andere Richtung gehen und haben keine Basis, kein Fundament. Was nun nicht heißt, dass eben, auch wenn wir als Christen Gottes Wort und Geboten folgen, dass unsere Kinder oder Enkel oder wie auch immer dann erst auch in eine andere Richtung gehen, ja, die Welt, die falschen Versprechen, die Lehre, also Lehre mit Doppel-E, Da ist niemand da. Versprechen, falsche Versprechen der Welt. Das ist alles der Teufel. Lenkt Menschen weg von Gottes Wort, von Jesus Christus und macht dann leere Versprechen. Also wenn sowas zum Beispiel wie, wer an sich glaubt, der kann dann alles bewältigen in der Welt und wer nun hart arbeitet, der hat dann Erfolg im Leben und ist jemand. Und das können wir auch bezeichnen als dem Wind hinterherrennen. Also in irgendeine Richtung. Und wir haben gar keinen Plan, keinen Kompass, keinen Anker. Und da ist es also sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, auch wenn uns unsere Kinder oder Enkel abwenden zu der Zeit dann oder dann studieren oder eine Lehre machen oder was auch immer, versuchen eine Karriere zu haben, das ist ja auch in Ordnung. Aber ohne Christus führt das nirgendwo hin, in die Leere. Ne? Also da ist niemand da. Und wenn wir das Fundament haben und vorgelebt haben, dann können mit Gottes Hilfe durch den Heiligen Geist, spricht dann unseren Kindern oder Großenkeln oder wem auch immer in die Herzen und sie erinnern sich dann daran, dass sie, ja, die Einladung bleibt ja bestehen, zu Christus zurückzukehren sozusagen. Ja? Und dann haben wir also eine Basis da, dann haben die Kinder eine Basis, und können dann wachsen in und durch das Wort. Und das ist die Bibel. Und ja, darauf kommt es an, also von hier bis in alle Ewigkeit. Das können eben auch, ja, auch fromme, gottesfürchtige andere Menschen sein, Bekannte. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in unserer Beziehung auch zu anderen Menschen da nicht einfach irgendjemanden da in unser Leben reinlassen, sondern auch andere Leute, die nicht nur sagen, dass sie Christus folgen, aber wirklich Christus folgen in Wort und Tat, das ist schon wichtig. Und alle unsere Beziehungen sollten darauf ausgerichtet sein, weil sonst können wir nicht wachsen. Andere können nicht wachsen, wir können nicht wachsen in Christus und wir stagnieren dann. Und im schlimmsten Falle wenden wir uns auch ab von Christus. Ja? Das heißt nur nicht, dass wir unsere Erlösung verlieren. Christus bleibt unser Erlöser, aber wir sind in schlechter Gesellschaft. Und sind dann auf dem falschen Wege. Ja, und das muss nicht sein. Christus lädt uns ein, immer wieder zu ihm zu kommen, ihn zu imitieren. Und somit können wir auch hier im Jetzt schon in und durch Christus leben. Und bis in alle Ewigkeit, bis zum jüngsten Tag, wenn unser Jesus Christus wiederkehrt. Das hat er versprochen und das wird er auch tun. In unserer Beziehung mit ihm wachsen. Lieber Jesus, wir danken dir für diesen Psalm 103 von David. Also von hier und ewig, von hier bis in alle Ewigkeit, hast du uns dein Versprechen gegeben. Wir erfahren hier mehr von der Barmherzigkeit, deine Barmherzigkeit uns gegenüber als reuige Sünder, ja, und dass wir deine Gnade haben und du hilfst uns dann in und durch dein Wort, durch die Bibel, tagtäglich, die Bibel lesen und in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und in Wort und Gebet zu dir kommen und dann auch Vorbilder sind, ja, in bestimmter Weise. Wie sich das ausdrückt, ist auch sehr unterschiedlich, aber wir können eine gute Basis schaffen. Es ist die einzige Basis, es ist also das einzige Fundament, was dann von Generation zu Generation auch weitergegeben werden kann. Das ist aber alles das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist nicht durch unseren eigenen freien Willen oder durch unsere eigene Stärke, Fähigkeit gegeben. Aber wir können ein gutes Beispiel vorgeben und dich imitieren, unser Jesus. Und das tun wir. Und das tun wir mit deiner Hilfe in und durch dich in unseren Herzen. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem reichen Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.